Erde Trauergemeinde. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über den Weggang unseres geliebten Christian Nilsi aus Erfurt zu trauern. Geben wir dem Toten nun unser letztes Geleit und bitten wir den Herrn im Himmel um Gnade für seine Seele. Könnten Sie später mal ausweisen? Nee, aber ich kann eine Banane schicken. Banane.